Eigentlich hab ich schon immer eine Frau wie dich gesucht. Doch ich hab sie nie gefunden, hab schon tausendmal versucht. Jetzt sind wir beide hier alleine und ich schau in dein Gesicht. Doch was ich wirklich fühle, sag ich dir lieber nicht. Ausgerechnet du und ich, das war ein Tabu für mich. Denn du bist die Frau von meinem besten Freund. Ja, ausgerechnet du und ich, das war ein No-Go für mich. Schreit mein Herz auch ja, doch der Verstand sagt nein. Doch zu gerne würde ich wissen, was du gerade wirklich denkst. Und ob du manchmal so wie ich dir die Frage stellst, was wäre wenn. Doch ich werde es nie erfahren, darum schau mich nicht so an. Hab ich's auch oft im Traum schon mit dir getan. Ausgerechnet du und ich, das war ein Tabu für mich. Denn du bist die Frau von meinem besten Freund. Ja, ausgerechnet du und ich, das war ein No-Go für mich. Schreit mein Herz auch ja, doch der Verstand sagt nein. Niemals zeig ich, was ich wirklich fühl. Ist da auch mehr, als ich will im Spiel? Denn ich weiß ganz genau, wohin das führt. Ausgerechnet du und ich, das war ein Tabu für mich. Denn du bist die Frau von meinem besten Freund. Ja, ausgerechnet du und ich, das war ein No-Go für mich. Schreit mein Herz auch ja, doch der Verstand sagt nein. Schreit mein Herz auch ja, doch der Verstand sagt nein.